Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter Jahwe sagte, die Israeliten sollen mir Geschenke geben. Jeder soll geben, was er möchte. Dritter, sie sollen Gold, Silber und Kupfer geben. Vierter, auch blauen, roten und purpurnen Stoff. Und feines Leinen und Ziegenhaar. Fünfter, sie sollen auch rote Schaffelle geben. Und Felle von Seekühen. Dazu Akazienholz. Sechstes, Öl für die Lampe. Gewürze für das Salböl. Und wohlriechenden Rauch. Siebter, sie sollen auch besondere Steine geben. Diese Steine sind für das Priestergewand. Achter, sie sollen mir ein Heiligtum bauen. Dort will ich bei ihnen wohnen. Neunter, sie sollen es genauso bauen. Ich zeige dir, wie es aussehen soll. Zehnter, sie sollen eine Kiste aus Akazienholz machen. Sie ist 2,5 Ellen lang. Sie ist 1,5 Ellen breit und 1,5 Ellen hoch. Elfter, du sollst die Kiste mit reinem Gold überziehen. Innen und außen soll Gold sein. Mache einen goldenen Rand oben herum. Zwölfter, mache 4 goldene Ringe. Befestige sie an den 4 Ecken der Kiste. 2 Ringe auf jeder Seite. 13. Mache Stangen aus Akazienholz. Überziehe sie mit Gold. 14. Stecke die Stangen durch die Ringe. So kann man die Kiste tragen. 15. Die Stangen sollen immer in den Ringen bleiben. Nimm sie nicht heraus. 16. Lege das Gesetz in die Kiste. Ich werde es dir geben. 17. Mache eine Platte aus reinem Gold. Sie ist 2,5 Ellen lang und 1,5 Ellen breit. 18. Mache 2 goldene Figuren. Sie heißen Cherube. Sie sollen an den Enden der Platte sein. 19. Setze einen Cherub an ein Ende. Den anderen Cherub setze an das andere Ende. Sie sollen auf der Platte sein. 20. Die Cherube sollen ihre Flügel ausbreiten. Die Flügel sollen die Platte bedecken. Ihre Gesichter sollen zueinander schauen. 21. Lege die goldene Platte auf die Kiste. Lege das Gesetz in die Kiste. Ich werde es dir geben. 22. Dort werde ich zu dir sprechen. Ich spreche von der Platte aus. Zwischen den 2 Cheruben. Ich gebe dir Befehle für Israel. 23. Mache einen Tisch aus Akazienholz. Er ist 2 Ellen lang. Er ist eine Elle breit und 1,5 Ellen hoch. 24. Überziehe den Tisch mit reinem Gold. Mache einen goldenen Rand darum. 25. Mache einen Rand am Tisch. Er soll eine Handbreit breit sein. Mache auch an diesem Rand einen goldenen Kranz. 26. Mache 4 goldene Ringe für den Tisch. Befestige sie an den 4 Füßen. 27. Die Ringe sollen nah am Rand sein. Dort kommen Stangen hinein. So kann man den Tisch tragen. 28. Mache Stangen aus Akazienholz. Überziehe sie mit Gold. Mit diesen Stangen trägt man den Tisch. 29. Mache Schüsseln und Schalen. Mache Kannen und Becher. Sie sind für die Opfergaben. Mache alles aus reinem Gold. 30. Lege immer Brot auf den Tisch. Das Brot ist für mich. 31. Mache einen Leuchter aus reinem Gold. Er soll aus einem Stück sein. Der Fuß und der Ständer sollen auch aus Gold sein. Er soll wie Blumen aussehen. 32. 6 Arme sollen vom Leuchter kommen. 3 Arme auf jeder Seite. 33. Jeder Arm soll 3 Blüten haben. Sie sehen aus wie Mandelblüten. Das gilt für alle 6 Arme. 34. Am Leuchter selbst sollen 4 Blüten sein. Sie sehen auch aus wie Mandelblüten. 35. Ein Blütenknauf ist unter jedem Paar Arme. Das sind die 6 Arme vom Leuchter. 36. Die Blüten und Arme sollen aus einem Stück sein. Alles ist aus reinem Gold gemacht. 37. Mache 7 Lampen für den Leuchter. Setze die Lampen darauf. Sie sollen Licht geben. 38. Die Scheren und Schalen für die Lampen. Sie sollen aus reinem Gold sein. 39. Mann soll ein Talent reines Gold benutzen. Für den Leuchter und alle seine Teile. 40. Baue alles genau so. Ich habe es dir auf dem Berg gezeigt.